Was so passiert, dass mir mein Herz den Kopf regiert, kann nicht sein. Die ganze Erde bebt, hast meine Welt total verdreht, ungemein. Ist zu.